1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Raumschiff Enterprise. Wie siehst du denn aus? Ich bin ein Vulkanier. Das erkennt man an meiner spitzen Nase. Vulkanier erkennt man an den spitzen Ohren. Ich zieh mich noch mal um. Jetzt nicht. Metal-Nachbar Jörg macht eine Schiffsführung. Die Enterprise ist eine klassische Dreizimmerwohnung. Die Brücke, der Maschinenraum, der Gang. Ende. Absolute true. Boah, wie lame. Sie singst du das Star Trek-Theme? Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Die neue Mucke kennt auch kein Mensch. Sing das alte Theme. Ja. Was kann man eigentlich auf der Enterprise machen? Gibt's einen Pool? Nee. Oder ein schickes Restaurant, wie zum Beispiel Kochlöffel? Nee, aber ein Replikator. Der kann wirklich jedes Gericht erzeugen. Geil. Ich hätte gerne Chicken Nuggets, die nach was schmecken. Geht nicht. Gibt's nicht. Och, Menno. Was ist denn jetzt los? Klingonenangriff. Fuck, und jetzt? Müssen wir 40 Minuten mit der großen Videowand da sprechen und dann greifen die am Ende doch nicht an. Wie in jeder Folge. Yeah, Star Trek, yeah. Noob und Nerd, auch im Netz, 1live.de.